FM. Es ist 15 Uhr. Are you ready for start time? Yeah. Are you taping, baby? Baby, are you taping? Verstärker. Verstärker. Eine Stunde Top Pop Entertainment bei Byte FM. Verstärker. Euer Verstärker ist Dirk Böhme. Verstärker. Verstärker. Gib mir doch deine Hand, dass ich nicht untergehe, wie all die kleinen Sterne umher, als ob's so einfach wär. Du kannst mich nicht retten. Und nein, es liegt auch nicht an meiner Motivation. Bin wohl der Sohn von Außerirdischen, niemals gesehen im warmen Licht, obwohl man viel von ihnen spricht. Und so treib ich umher und sehe selbst die Sterne nicht mehr. Und auf einmal ist das Cockpit leer. Dann war nicht mehr viel Zeit. Es tut mir leid, dass ich noch nicht clean bin. Es tut mir leid, dass alles so gut schien. In einer Sekunde kaputt, nicht alles in Asche und Schutt. Es tut mir leid, dass ich noch nicht clean bin. Mit Augen so weit durch fremde Galaxien, bin fort ohne umzudrehen, bin ein Schiff ohne Kapitän, bin ein Schiff ohne Kapitän, bin ein Schiff ohne Kapitän. Ist das Schiff noch intakt, nur steuerlos? Wie werde ich das Feuer los, das irgendwo brennt? Du musst dich nicht messen, sag ich mir, und trotzdem hab ich Angst zu verglühen, so wie die Sterne verglühen, wenn sie grad noch ihr Licht am Firmament, bis man sie kaum mehr kennt. Und so treib ich umher und jeder Tag fällt mir schwer. Und auf einmal ist das Cockpit leer. Und ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wohin. Es tut mir leid, dass ich noch nicht clean bin. Es tut mir leid, dass alles so gut schien. In einer Sekunde kaputt, leg alles in Asche und Schutt. Es tut mir leid, dass ich noch nicht clean bin. Mit Augen so weit durch fremde Galaxien, hinfort ohne umzudrehen. Bin ein Schiff ohne Kapitän. Es tut mir leid, dass ich noch nicht clean bin. Es tut mir leid, dass alles so schien. In einer Sekunde kaputt, leg ich alles in Asche und Schutt. Es tut mir leid, dass ich noch nicht clean bin. Mit Augen so weit durch fremde Galaxien, hinfort ohne umzudrehen. Bin ein Schiff ohne Kapitän. Bin ein Schiff ohne Kapitän. Bin ein Schiff ohne Kapitän. Kapitän. Und das ist auch der Titel dieses Songs. Schiff ohne Kapitän. Die erste Single aus dem Album Sucht des 27-jährigen, in Freital in Sachsen geborenen und in Berlin lebenden Jazzsängers und Komponisten Erik Leuthäuser. Sucht, das Album wird am 26. April erscheinen auf dem Label Fun in the Church. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verstärker bei Byte FM. Auf dieses Album Sucht von Erik Leuthäuser kann man sich freuen, denn ich finde das einen ganz tollen Song. Schiff ohne Kapitän, in dem Erik Leuthäuser ja ziemlich gnadenlos, autobiografisch inspiriert von Abhängigkeiten singt auf dem ganzen Album, wie der Titel ja schon nahelegt. Sucht, also es geht um Sex und Crystal Meth und Sex auf Crystal Meth. Also ich bin sehr gespannt auf dieses Album. Etwas früher als Sucht von Erik Leuthäuser wird das zweite Album der Wiener Band Zinn erscheinen, nämlich im Februar. Cthulhu Zähn heißt es. Erscheint auf dem Mutterlabel von Fun in the Church, Staatsakt. Cthulhu Zähn, am 9. Februar kommt es raus, das Album von Zinn und die Single daraus, die hier bei Byte FM auch schon öfter zu hören war, denn sie featured unsere Lieblinge International Music, ist die Dramaturgie des Nachmittags. Die Dramaturgie dieses Nachmittags schnitt ein Quadrat aus der Zeit. Ungelenk fiel es hin. Ist es tot oder ein Beginn? Ist eine Frage, die sich stellt. Ich war so begeistert vom Debütalbum von Zinn, vor 2 Jahren ist das, glaube ich, erschienen, dass ich sie mal gefragt habe, ob sie nicht Lust hätten, eine ganze Verstärkersendung zu gestalten, und das haben sie dann auch getan. Und Zinn sind bis heute eine der ganz wenigen Bands, die das auch wirklich gemacht haben. Und jetzt gibt es also das neue Album von Zinn im Februar, Cthulhu 10, was ihre Faszination für H.P. Lovecraft und so Hexen- und Teufelszeug ausdrückt. Die Dramaturgie des Nachmittags war ein Song daraus mit den Gaststimmen der geistesverwandten Freunde von International Music, von denen es dieses Jahr ja auch ein neues Album geben wird, auf das ich mich natürlich ebenfalls freue. Ihr hört Verstärker bei Byte FM, und der nächste Song, der ist, ja, ich würde sagen, heftig. Er heißt Stopp den Krieg, Klammer auf, schlagt die Schweine tot. Dass die Gefahr eines Krieges entrücken könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Gesellschaft dafür aufstellen. In den Straßen und in der Wildnis, Funkgeländewagen, Iltis, Führungsschützenpanzer, Marder mit Milan, Lenker, A3, Brückenlege, Panzer, Biber. Und panzerlege Brücke, Leguan, Schütze Transports Gefechts, Durchschlag für Nehmann, fährt nach links und fährt nach rechts, was der alles kann, als ein halber und ein ganzer, taugt als Fahrschule ein Panzer, kriegerisches Material, bekommt nicht einfach nur eine Zahl, schon der Nationalsozialist galt hier als Spezialist. War so lang schon diplomatisch, wird das Palaver nun beenden, ist mir einfach zu erratisch, akzeptiere ja Pazifismus, muss das echt nochmal betonen, doch er ist aus der Zeit gefallen, darum sprechen nun die Kanonen. Ein unverdächtiger Brauch kommt dem Stahles zu Zierde. Unterstützungsfahrzeug Jaguar gibt die Schönheit wilder Tiere. Minenräumsystem Keiler, Abwehrpanzer Gepard. Eine Grenadierbrigade verhilft der erst zur Tat. Waffenträgerwiesel bei der Heeresflugtruppe, dem Spähpanzer Lux. Nie wieder Gummipuppe. Ich rede nicht mehr mit Präsidenten, war so lang schon diplomatisch, wird das Palaver nun beenden, ist mir einfach zu erratisch, akzeptiere ja Pazifismus, muss das echt nochmal betonen. Aus der Zeit gefallen, darum sprechen nun die Kanonen. Panzer, Leopard, Mörderwaffenträger, Ocelot, bewundert in voller Fahrt, mit dem schönen Namen Rabe, trägt der Zweifler zu Grabe, und der Transportpanzer Fuchs, macht kaum jemand einen Mucks. Minenwurfsystem Skorpion, kennt die allerwenigsten schon, Büffel und Pionier, die wollen wir. Ich rede nicht mehr mit Präsidenten, war so lang schon diplomatisch, wird das Palaver nun beenden, ist mir einfach zu erratisch. Akzeptiere ja Pazifismus, muss das echt nochmal betonen. Doch er ist aus der Zeit gefallen, darum sprechen nun die Kanonen. Auch auf der Tonspur genauso verstörend wie eben ein Antikriegslied in unseren Zeiten sein muss, finde ich, stoppt den Krieg, schlagt die Schweine tot, Fragezeichen, ist eben ein Antikriegssong im düsteren Gewand und die Stimme habt ihr vermutlich erkannt von George Cameron, dem Sänger der Goldenen Zitronen und der interessante Refrain, ich rede nicht mehr mit Präsidenten, war so lang schon diplomatisch, werd das Palaver nun beenden, ist mir einfach zu erratisch. Akzeptiere ja Pazifismus, muss das echt nochmal betonen. Doch ist er aus der Zeit gefallen, darum sprechen nun die Kanonen. Dieser Refrain, den hat die holländische Sängerin Anne-Maike Bakker gesungen. Hallo, hier ist Andreas Dorau und ihr hört Byte FM. Was tönt durch? Was ist Musik, fragt der liebe Kollege Klaus Walter hier ja bei Byte FM in seiner Sendung. Und die Antwort liefert er gleich immer mit, nämlich alles. Bei Andreas Dorau ist es nur Musik. Das ist nur Musik, geschrieben von Idioten. Sowas kann wirklich nur einer. Das kann nur Andreas Dorau. Der wird 60 Jahre alt im Januar 2024 und am 19. Januar, um genau zu sein. Also, und am genau an diesem Tag erscheint sein neues Album Im Gebüsch. Und daraus habt ihr den Song Das ist nur Musik gehört. Und jetzt gehen wir nach Berlin zu einem Song, dessen Titel, wenn er komplett auf Deutsch getitelt wäre, eigentlich schon verbrannt ist durch die bösen Onkels, denn die hatten mal einen Song namens Nichts ist für die Ewigkeit. Und vielleicht hat Fuffi 50 auch deshalb ihren Song ganz Gen Z-mäßig so ein bisschen vereingeenglischt, falls man das sagen kann, natürlich nicht, aber egal. Not for the Ewigkeit. Deine Tränen sind. Und ich will lernen, mit dir zu schwimmen, in dem Meer, das deine Tränen sind. Und wenn wir lernen, zusammen zu schwimmen, in dem Meer, das deine Tränen sind. Vielleicht können wir dann die Tränen nehmen, damit du nicht in deinen Tränen versinkst. Bitte, bitte geh nicht unter. Bitte, bitte bleib oben. Bitte, bitte halt dich an mir fest. Ich hör dich auf, wenn du nichts sagst. Alles ist nicht leicht. Jeder Tag ist so dunkel wie die Nacht. Aber die Wellen werden leiser sein, denn du weißt, nichts ist voll wie thank you. ist einerseits natürlich sehr melancholisch, davon zu sprechen, dass nichts für die Ewigkeit ist, also die Vergänglichkeit zu betonen. Aber das gilt ja auch für alle Scheißsachen. Und von denen erwarten wir ja so einige im Jahr 2024. Also man kann auch sagen, ja, auch die gehen irgendwann vorbei. Also so lese ich das jetzt mal, weil sonst kann man sich ja gleich begraben. Fufi 50, Not for the Ewigkeit. Weiter geht's mit Haiti. Wenn es so wäre, wäre es so schön. Ja. Wenn es so wäre, wäre es so schön. Bitte bleib doch noch, bitte bleib doch bei mir. Bitte bleib doch noch, bitte bleib doch noch hier. Wenn es so wäre, wäre es so schön. Wenn es so wäre, wäre es so schön. Bitte bleib doch noch, bitte bleib doch noch hier. Ja, ah, bitte bleib doch noch, bitte bleib doch noch bei mir. Bei mir, bei mir. Von mir. Erzähl mir nicht, dass Freundschaft zählt, ja, ich hab mich getäuscht in dir. Nein, du bist kein Freund von mir, denn du warst nie ein Freund von mir. Du hast mich nicht als Freund verdient, ich mach jetzt meine Träume real. Ja, du hast geträumt von mir, gehört, du warst grad neulich hier. Doch ich war nicht zu Hause, denn ich mache grad paar neue Deals. Ja, ich bin enttäuscht von dir, selbst deine Freunde folgen mir. Du fragst mich, wie es mir heute geht, ja, ich hab mich grad neu zentriert. Ich habe schon New Friends for Fear, denn ich bin mit dem Bentley hier. Ich spucke Geld, du Hundesohn, sagst allen deinen Freundinnen. Nein, du bist kein Freund von mir, denn du warst nie ein Freund von mir. Erzähl mir nicht, dass Freundschaft zählt, ja, ich hab mich getäuscht in dir. Nein, du bist kein Freund von mir, denn du warst nie ein Freund von mir. Du hast mich nicht als Freund verdient, ich mach jetzt meine Träume real. Du hast gesagt, du glaubst an mich, ich glaubte erst ein Augenblick. Doch wie verlogen du am Ende warst, glaubst du dir selber nicht. Du bist so dumm, wie es selten ist, es sieht, als wenn es Schelle sitzt. Es gibt keinen Weg zurück für mich, das hat mit Respekt zu tun. Respekt zu tun. Nein, du bist kein Freund von mir, denn du warst nie ein Freund von mir. Erzähl mir nicht, dass Freundschaft zählt, ja, ich hab mich getäuscht in dir. Nein, du bist kein Freund von mir, denn du warst nie ein Freund von mir. Du hast mich nicht als Freund verdient, ich mach jetzt meine Träume real. Verstärker bei Byte FM mit Haiti und einem Song von ihrem neuen Album Junkie, ist im Oktober erschienen. Die ist wirklich wahnsinnig produktiv. Seit 2018 erscheint jedes Jahr ein Album mindestens, aber dazwischen macht sie auch noch ganz viele andere Sachen, EPs und Features und so. Und auch wenn ich mich mit ihren Ausflügen in Techno und sogar Gabber-Gefilde etwas schwer tue, bin ich doch Fan von Haiti. Ich finde eigentlich fast alles gut, was sie macht, und auch das neue Album Junkie. Der Song gerade eben hieß Freund von mir. Neue Musik gibt's auch von der Band Messer. Deren neues Album wird heißen Kratermusik, und daraus gibt's auch schon eine Single. Sie heißt Taucher, Klammer auf, für Smukal, Klammer zu. Hier sind Messer. Warum bin ich ein Taucher geworden? Messer, waren die schon mal so funky? Die klingen ja fast wie A Certain Ratio oder so andere funky New Wave Bands der 80er Jahre. Taucher für Smukal heißt die erste Single aus ihrem kommenden Album Kratermusik. Messer. Ihr hört Verstärker bei Byte FM und jetzt wieder zu einem Album, das schon im letzten Jahr erschienen ist und wie so oft die Musik von Dagobert unter dem Radar geflogen ist. In diesem Fall, im Fall seines neuen Albums Schwarz, liegt es aber jetzt nicht dran, dass das zu schlagerhaft vielleicht für viele ist oder zu ironisch oder so, sondern dieses Album Schwarz, der Titel ist programmatisch, ist unglaublich düster. Es geht eigentlich fast nur um den Tod und Abschied und Verzweiflung und so. Also es ist sehr gothic, dieses Album von Dagobert. Wir hören aus dieser Platte den Song Das Omen. Montag, die Wolken ziehen rückwärts, sie werden eingesogen von der Nacht. Dienstag, die Tiere fliehen südwärts, die Schlausten haben das schon längst gemacht. Das Omen, ein Song vom sechsten Album von Dagobert, Schwarz. Dagobert lebt in Berlin, ist allerdings da nicht geboren. Das hört man, glaube ich, auch an seiner Intonation. Er ist ja gebürtiger Schweizer. Und Dagobert wird dieses Album Schwarz auch auf einer Tour präsentieren demnächst. Und das ist, wenn ich richtig verstanden habe, eine Akustiktour, die dann auch bestuhlt Die Säle werden bestuhlt sein, also mal was ganz anderes. Wenn man Dagobert schon mal live gesehen hat, das ist ja normalerweise eine Party mit großen Rockgesten oder so. In diesem Fall ganz anders, passend aber dann auch zum Album Schwarz. Ihr hört Verstärker bei Byte FM. Wir bleiben in Berlin und gehen ins Zentrum Kreuzbergs zur Oranienstraße. Und in Kreuzberg ist Weil auch geboren und er besingt diese Oranienstraße auf einer neuen EP mit dem Titel O-Straße. Wir hören daraus den Song Look Into My Eyes. Hier ist Weil. 5 Uhr morgens und ich fühle mich so lebendig. Liegt es an der Gang, mit der ich hänge oder am Handy? Wie ich dance, kann schon sein, dass man denkt, dass ich plemplem bin. Doch das sind keine Lügen, Baby, du kennst mich. Look into my eyes, du weißt, dass die Liebe echt ist. Fall so tief in deine und ich will, dass das nicht endet. Sonnenbrille auf, weil es blendet. Draußen wieder hell ist, nehm sie ab, nur wenn du sagst, ja. Yeah. Das war Weil mit dem Song Look Into My Eyes featuring Emmy X. Wir bleiben in Kreuzberg, denn dort lebt auch Wassermann. Die ist schon bekannter als Weil, denn sie hat es schon zu einem Plattenvertrag bei 4Music geschafft und ist also sowas schon wie eine Popstar. Und ihre neue Single heißt Maybachufer. Wassermann. Sonne, sie scheint und der Himmel ist klar. Streh mir ne Kippe, der Tabak zu stark. Stopp bei einem Spätizahl Heinekenbar. Und ich treff mich mit Brüdern und Schwestern am Park. Espresso und Kippen sind Napoli-Style. 90er Kids, wir kommen straight aus 6-1. Ich hoff, dass das Wetter für immer so bleibt. Breit werd ich versehen, so wie die U1. Maybach, Ufer mit der Klick, Capri, Sonne und ich sip. Heute fühlt sich jeder frei, es ist endlich Sommerzeit. Maybach, Ufer mit der Klick und der blaue Tracksuit sitzt. Geht die Sonne wieder und da trage ich Hoodie übers Kleid. Ich hör wieder diesen Bass und Tipper. Geht es der heutige Plan in die schönsten Momente, waren meistens spontan. Mein Pegel schon hoch, doch ich Checks noch ein Bier. Fonger ist der Chess, doch weiß nicht, wie man spielt. Von Nachmittag Sonne bis abends Zeit. Wir hab keinen Plan, was heute Nacht noch passiert. Maybach, Hufer mit der Klick, Capri, Sonne und Düse. Heute fühlt sich jeder frei, es ist endlich Sommerzeit. Maybach, Hufer mit der Klick und der blaue Tracksuit sitzt. Geht die Sonne wieder und da trage ich Hoodie übers Kleid. Ich hör wieder diesen Bass und Tipper, halb leerer Cup. Lila Himmel, lieber der schon dieser großen Stadt. Kratz, Eis ist kalt, lass mich heute fallen. Schnelle Brüllen, langer Tag, kurze Sommernacht. Ich hör wieder diesen Bass und Tipper, halb leerer Cup. Lila Himmel, lieber der schon dieser großen Stadt. Wassermann mit Maybachufer und weiter geht's mit dem, was man heutzutage ja als elektronischen Pop, Deutschpop bezeichnet. Der ist mir meistens viel zu schlagerhaft, obwohl er ja sich auch oft auf Hip-Hop und so bezieht, aber ich finde das sehr oft ganz nah am verkitschten Schlager. Das gilt aber nicht für die Gruppe Schorle aus Hamburg, deren neues Album Songs für dich wird im Februar erscheinen. Und wir hören daraus den Song Leicht. Was ich weiß, ist, dass es nicht ganz reicht. Alles, was ich tue, tue ich für uns zwei. Du wünschst dir so sehr, da, dass ich länger bleib. Doch ich bin langsam leer, es tut mir so leid. Worte der Vernunft rollen bei mir auf taube Ohren. Wie durch Watte alles dumpf, such nach dem, was wir verloren haben. Ich wünsch mir so sehr, dass du für immer bleibst. Doch auch du bist langsam leer. Haben gehofft, es wäre leicht, leicht, leicht. Haben gehofft, es wäre leicht, leicht, leicht. Haben gehofft, es wäre leicht, leicht, leicht. Haben gehofft, es wäre leicht. Was bleibt von uns? Will nicht vergessen, wie du heißt. Will dich nicht loslassen, auch wenn ich weiß, es tut mir weh, wie du dich an mir reibst. War immer schlecht darin zu erkennen, wann es reicht. Will nicht glauben, dass ich besser bin ohne dich an meiner Seite. Bin nicht mehr hier, auch wenn ich bleibe. Ich kann nicht schlafen, weil alles, alles, alles zerbricht. Auch du und ich, deine Hand in meiner Hand. Ich trag dich, bis ich nicht mehr kann. Haben gehofft, es wäre leicht, leicht, leicht. Haben gehofft, es wäre leicht, leicht, leicht. Leicht, leicht, leicht. Doch es schmerzt nichts mehr als die Wahrheit. Rolle mit dem Song Leicht, featuring die Gaststimme von Serpentin. Und dieser Song wird zu finden sein auf dem kommenden Album von Schorle, Songs für dich. Hallo, wir sind Japanik und ihr hört Byte FM. Immer wieder glaube ich, I find myself. Und dann bin ich wieder nicht. Du sagst, immer wieder glaube ich, so will ich sein. Und dann will ich so nicht sein. Einfach immer gut, wieder so eine tolle Hymne von Japanik aus dem Burgenland. Ein Song über die Kämpfe, die die Welt in einem ausficht, denn alles, was da draußen passiert, passiert auch immer ein zweites Mal in unseren Köpfen und Körpern. Man kann leicht zerbrechen daran. Und dieser Song ist eine Ode und ein Dank an die FreundInnen, die einem immer da wieder raushelfen und einen stärker machen, als man eigentlich ist. Kung Fu Fighter vom kommenden Album von Japanik Don't Play With The Rich Kids erscheint Anfang Februar. Wunderbar. Und das war's auch fast schon mit dieser Ausgabe von Verstärker Bei Byte FM im Programm geht's weiter mit Marius Magor und dem Anstoß. Es sei denn, es ist Samstagnachmittag kurz vor vier, dann habt ihr die Wiederholung gehört von Verstärker. Und Paula Steinbauer eröffnet gleich die New School. Zum Schluss noch was von der Hamburger Band oder dem Hamburger Musikprojekt vielleicht besser. MPC Lafote vom Album Aquarium, der Song Ich will rauchen. Darwinismus Super Servus, euer Verstärker war und den Monolog führte Dirk Böhme. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, tschüss, hier sind MPC Lafote. Machen mich nervös, ich will spüren, wie was geht, die Verwandlung in Atom und ich schweb. Ich schweb, unentschlossen durch die Stadt, man kann sich nicht unterhalten, die anderen. Und brottest dir.